Die Zukunft von Porsche ist ungewiss. Derzeit kursieren Spekulationen. Der Stuttgarter Autobauer Daimler verhandle mit Porsche über einen Einstieg. Zudem wolle angeblich das Emirat Katar mehr Anteile an Porsche kaufen als bisher bekannt. Sollte es dazu kommen, könnte das die Aussichten für Porsche auf einen Kredit der staatseigenen KfW verbessern. Das beantragte Darlehen in Höhe von 1,75 Milliarden Euro hatte das Institut gestern abgelehnt. Die bankmäßige Prüfung des Antrags habe ergeben, dass die Voraussetzungen für die Vergabe eines Darlehens nicht erfüllt seien, hieß es in der Süddeutschen Zeitung. Die KfW fordert offenbar eine verbindliche Festlegung von Porsche, dass das Geld nicht zum Aktienkauf und nicht gegen Volkswagen verwendet werde. Jedoch könnte Porsche das Gesuch nachbessern, denn eine mögliche Kapitalbeteiligung Katars sei darin noch nicht berücksichtigt. Porsche hatte dies zwar dementiert, man sei weiter in Verhandlungen mit der KfW als auch mit der Politik. Die aber nimmt offenbar immer mehr Abstand. Die Chancen auf eine positive Entscheidung seien durch das negative Votum der KfW objektiv geringer geworden, sagte Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg der Bild am Sonntag. Die endgültige Entscheidung über einen Kredit fällt nämlich nicht die Staatsbank, sondern der Lenkungsausschuss der Bundesregierung, der am Freitag wieder tagt. Zuvor schon hatte sich SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier gegen Staatshilfe für Porsche ausgesprochen. Ob das Land Baden-Württemberg mit einer Bürgschaft helfen könnte, ist innerhalb der Landesregierung offenbar umstritten. Die FDP hat sich jetzt dagegen ausgesprochen, während CDU-Ministerpräsident Günther Oettinger sich einer Entscheidung noch offen hält. Nun könnte also Hilfe von möglichen Investoren kommen. Der Autobauer Daimler sei in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Einstieg bei Porsche, hatte das Manager-Magazin berichtet. Experten halten das auch nicht für ausgeschlossen. Durch eine Zusammenarbeit, etwa auch mit Porsche, könnten die Entwicklungskosten für beide Seiten sinken. Einsparungen bei den Entwicklungskosten wären auch ein wesentlicher Vorteil der Übernahme von Volkswagen durch Porsche. Weitere Entlastung könnte für den klammen Stuttgarter Sportwagenbauer vom Emirat von Katar kommen. Angeblich will Katar nicht nur mit 25%, sondern sogar mit 29,9% bei Porsche einsteigen. Auch wenn Gelder aus dem Emirat frühestens im Herbst fließen könnten, würde das aber die Verhandlungen mit der KfW über einen Kredit erleichtern. Wenn das Geschäft sich für die Staatsbank lohnt, die Sicherheiten also hoch genug sind, dann könnte sie womöglich ihr negatives Votum noch ändern und Porsche könnte die dringend benötigte Liquiditätshilfe vielleicht doch noch erhalten. Nicht zuletzt ist auch ein Kredit in Höhe von 700 Millionen Euro von Volkswagen an Porsche im Gespräch. Wenn so ein Fall eintrete, werde man das sicher zu prüfen haben, sagte VW-Finanzvorstand Hans-Dieter Pötsch heute. Es gebe bisher aber noch keinerlei Anfrage. Porsche hingegen hatte behauptet, man habe diesen Kredit schon erhalten.